Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2. Um 3:03. Lesung im 2. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig von Jaroslav Hašek. Dass Schweig nicht nur ein gutmütiger Hans Guck in die Luft ist, sondern über einen ordentlichen Teil Bauernschleue und sogar über kriminelles Potenzial verfügt, das zeigt sich in seinem neuesten Abenteuer. Um seinem momentanen Vorgesetzten, dem Oberleutnant Lukas, einen Gefallen zu tun, will Schweig da einen Stallpinscher auftreiben. Da er früher als Hundezüchter sein Geld verdient hat, aktiviert Schweig seinen alten Freund Blachnik, damit dieser ihm hilft, ihm ein Tier zu besorgen. Die beiden setzen sich in den Park, sie beobachten die Hunde, die Gassi geführt werden, und machen sobald ein geeignetes Objekt ausfindig. Durch geschicktes Nachfragen bringt Schweig in Erfahrung, dass das Tier am liebsten Leber frisst, und so steht einem erfolgreichen Hundediebstahl nichts mehr im Wege. Es liest Helmut Qualtinger. »Ich werde ihn mit Rindsleber bewirten«, entschloss sich Blahnik. »Mit der habe ich schon den Bernhardiner vom Fabrikanten Widra erwischt, ein sehr treues Tier. Morgen bringe ich dir den Hund unbeschädigt.« Blahnik hielt Wort. Als Schweig am Vormittag mit dem Aufräumen fertig war, wurde hinter der Türe Hundegebell laut und Blahnik zog den sich sträubenden Stallpinscher, der noch struppiger war als von Natur aus, in die Wohnung. Er rollte wild die Augen und blickte so finster drein, dass er an einen hungrigen Tiger im Käfig gemahnte, vor dem ein wohlgenährter Besucher des zoologischen Gartens steht. Er knirschte mit den Zähnen und knurrte, als wollte er sagen, zerreißen und fressen. Sie banden den Hund an den Küchentisch und Blahnik schilderte den Verlauf des Diebstahls. »Ich bin absichtlich an ihm vorbeigegangen, die gekochte Leber eingewickelt in der Hand. Er hat angefangen zu schnuppern und an mir hinaufzuspringen. Ich habe ihm nichts gegeben und bin weitergegangen. Der Hund mir nach, beim Park bin ich in die Bredauer Gasse eingebogen und dort habe ich ihm das erste Stückchen gegeben. Er hat's im Laufen gefressen, damit er mich nicht aus dem Auge verliert. Ich bin in die Heinrichsgasse eingebogen, wo ich ihm eine neue Portion gegeben habe. Dann habe ich ihn, wie er angefressen war, an die Kette gebunden und ihn über den Wenzelsplatz auf die Weinberge und bis nach Wrschowitz gezogen. Am Weg hat er mir schreckliche Sachen aufgeführt. Wie ich über die Schiene gegangen bin, hat er sich hingelegt und wollte sich nicht rühren. Vielleicht hat er sich überfallen lassen wollen. Ich habe auch einen sauberen Stammbaum mitgebracht, was ich beim Papierhändler Fuchs gekauft habe. Du musst den Stammbaum fälschen, Schweig. Es muss mit der Hand geschrieben sein, schreib, dass er aus Leipzig, aus dem Hundezwinger von Bilow stammt. Vater Arnheim von Karlsberg, Mutter Emma von Trautonsdorf und Vater Siegfried von Busental. Der Vater hat bei der Berliner Stallpinscher-Ausstellung im Jahre 1912 den ersten Preis bekommen. Die Mutter wurde mit der goldenen Medaille des Nürnberger Vereins zur Zucht edler Hunde ausgezeichnet. Wie alt ist er, glaubst du? Nach den Zähnen zu schließen 2 Jahre. Schreib, dass er 2,5 ist. Er ist schlecht kupiert, Schweig. Schau dir seine Ohren an. Na, dem kann man abhelfen. Wir können ihm sie ja zustutzen, bis er sich bei uns gewöhnt. Jetzt möchte er sich noch mehr ärgern. Der Gestohlene knurrte wütend, fauchte, warf sich herum, legte sich dann mit herausgestreckter Zunge müde hin und wartete, was weiter mit ihm geschehen werde. Allmählich wurde er ruhiger, nur von Zeit zu Zeit knurrte er kläglich. Schweig setzte ihm den Rest der Leber vor, die ihm Blahnik übergeben hatte. Der Hund beachtete sie jedoch nicht, warf nur einen trotzigen Blick auf sie und schaute beide an, als wollte er sagen, »Ich habe mich schon einmal angeschmiert, fresst euch jetzt allein auf.« Er lag resigniert da und tat, als schliefe er. Dann fuhr ihm plötzlich etwas durch den Kopf, er stand auf und fing an, Männchen zu machen und mit den Vorderpfoten zu bitten. Er hatte sich ergeben. Auf Schweig machte diese rührende Szene nicht den geringsten Eindruck. »Kusch dich!« schrie er den Ärmsten an, der sich wiederum kläglich winselnd hinstreckte. »Was für einen Namen soll ich ihm im Stammbaum geben?« fragte Blahnik. »Er hat Fox geheißen, also etwas Ähnliches, damit er es gleich versteht.« »Also nennen wir ihn meinetwegen Max. Schau, Blahnik, wie er die Ohren spitzt. Steh auf, Maxl!« Der unglückliche Stallpinscher, dem man Heimat und Namen geraubt hatte, erhob sich und wartete weitere Befehle ab. »Ich glaube, wir sollten ihn losbinden«, entschied Schweig. »Wir werden sehen, was er dann machen wird.« Nachdem sie ihn losgebunden hatten, war sein erster Weg zur Tür, wo er dreimal kurz den Türgriff anbellte, scheinbar auf die Großmut dieser bösen Menschen bauend. Als er jedoch sah, dass sie kein Verständnis für seine Sehnsucht hinauszugelangen hatten, machte er bei der Türe eine kleine Lache, überzeugt, dass sie ihn hinauswerfen würden, wie man dies einst getan hatte, als er jung war und der Oberst ihn streng nach Soldatenart dazu erzog, zimmerrein zu sein. Stattdessen bemerkte Schweig: »Der ist gescheit, das ist ein Jesuit von einem Hund.« Er versetzte ihm eins mit dem Riemen und tunkte ihm die Schnauze in die Lache, worauf der Hund sich hastig abzulecken begann. Der Hund winselte über diese Schmach und fing an, in der Küche herumzulaufen, verzweifelt seine eigene Spur beschnuppernd. Dann ging er ohne jeden Anlass zum Tisch, fraß den ihm auf dem Boden vorgesetzten Rest der Leber auf, legte sich zum Ofen und schlief nach diesem ganzen Abenteuer ein. »Was bin ich dir schuldig?« fragte Schweig, als er von Blanik Abschied nahm. »Davon sprich nicht, Schweig«, sagte Blanik weich. »Für einen alten Kameraden mache ich alles, besonders wenn er beim Militär dient. Leb wohl, Junge, und führ ihn nie über den Havlicek-Platz, dass nicht ein Unglück passiert. Wenn du noch einen Hund brauchen solltest, so weißt du, wo ich bin.« Schweig ließ Max recht lange schlafen und kaufte inzwischen beim Fleischer ein Viertelkilo Leber. Er kochte sie und hielt Max, um ihn zu wecken, ein Stückchen warme Leber vor die Schnauze. Max fing an, sich im Schlaf abzulecken, dann räkelte er sich, beschnupperte die Leber und verschlang sie. Sodann ging er zur Tür und wiederholte seinen Versuch mit dem Türgriff. »Max«, rief Schweig ihm zu, »komm zu mir!« Der Hund gehorchte misstrauisch. Schweig nahm ihn auf den Schoß und streichelte ihn, und Max wedelte zum ersten Mal freundschaftlich mit dem Rest seines kopierten Schwanzes, schnappte nach Schweigs Hand, hielt sie im Maul und schaute Schweig klug an, als wollte er sagen, »Da lässt sich nichts machen, ich weiß, dass ich verspielt habe.« Schweig fuhr fort, ihn zu streicheln, und fing an, ihm mit sanfter Stimme zu erzählen. »Also, es war einmal ein Hunterl, das hieß Fox und lebte bei einem Oberst. Ein Dienstmädchen führte es spazieren, und da kam ein Herr, der stahl den Fox. Fox kam zum Militär, zu einem Oberleutnant, und man gab ihm den Namen Max. Max, gib's Vorteil, also siehst du, Rindvieh, wir werden gute Kameraden sein, wenn du brav und folgsam sein wirst. Sonst wirst du sehen, dass der Krieg kein Honiglecken ist.« Max sprang von Schweigs Schoß herab und fing an, munter um ihn herumzuspringen. Am Abend, als der Oberleutnant aus der Kaserne zurückkehrte, waren Schweig und Max bereits die besten Freunde. Während er Max betrachtete, dachte Schweig philosophisch, »Wenn man's rundherum nimmt, wird eigentlich jeder Soldat auch aus seinem Heim gestohlen.« Der Oberleutnant war sehr angenehm überrascht, als er Max erblickte, der gleichfalls große Freude bekundete, weil er wieder einen Soldaten mit Säbel sah. Auf die Frage, woher er sei und was er koste, teilte Schweig dem Oberleutnant mit vollendeter Ruhe mit, er habe den Hund von einem Kameraden, der gerade eingerückt sei, zum Geschenk erhalten. »Gut, Schweig«, sagte der Oberleutnant mit Max spielend, »am ersten bekommen Sie von mir 50 Kronen für den Hund.« »Das kann ich nicht annehmen, Herr Oberleutnant.« »Schweig«, sagte der Oberleutnant streng, »wie Sie den Dienst angetreten haben, habe ich Ihnen erklärt, dass Sie aufs Wort gehorchen müssen. Wenn ich sage, dass Sie 50 Kronen bekommen, müssen Sie sie nehmen und vertrinken. Was werden Sie mit diesen 50 Kronen machen, Schweig?« »Meine Gehorsamste, Herr Oberleutnant, ich werde sie befehlsgemäß vertrinken.« »Und wenn ich daran vielleicht vergessen sollte, Schweig, so befehle ich Ihnen, mir zu melden, dass ich Ihnen 50 Kronen für den Hund geben soll. Verstehen Sie? Hat der Hund nicht Flöhe? Baden Sie ihn jedenfalls aus und kämmen Sie ihn durch. Morgen habe ich Dienst, aber übermorgen gehe ich mit ihm spazieren.« Während Schweig Max badete, schimpfte der Oberst, sein ehemaliger Besitzer, zu Haus fürchterlich und schrie drohend, dass er denjenigen, der ihm den Hund gestohlen habe, vors Kriegsgericht stellen, erschießen, hängen, auf 20 Jahre einsperren und zerhacken lassen werde. »Der Teufel soll den Kerl buserieren«, erscholl es in der Wohnung des Obersten, dass die Fenster zitterten. »Mit solchen Meuchelmördern werde ich bald fertig werden.« Über Schweig und Oberleutnant Lukas ballte sich eine Katastrophe zusammen. Die Katastrophe. Oberst Friedrich Kraus, Besitzer des Prädikates von Zillergut, nach irgendeinem Dorf in Salzburg, das seine Vorfahren bereits im 18. Jahrhundert verfressen hatten, war ein ehrenwerter Idiot. Wenn er etwas erzählte, pflegte er lauter selbstverständliche Dinge zu sagen, wobei er fragte, ob alle die primitivsten Ausdrücke verstünden. Also ein Fenster, meine Herren, jawohl, wissen Sie, was ein Fenster ist? Oder ein Weg, an dem auf beiden Seiten Gräben sind, heißt Straße. Wissen Sie, was ein Graben ist? Ein Graben ist eine Öffnung in der Erde, an der mehrere Leute arbeiten. Er ist eine Vertiefung. Er litt an einer Erklärungsmanie, der er mit einer Begeisterung frönte wie ein Erfinder, der von seinem Werk erzählt. Ein Buch, meine Herren, sind mehrere geschnittene Papierblätter von gleichem Format, die bedruckt und zusammengestellt, gebunden und mit Leim zusammengeklebt sind. Wissen Sie, meine Herren, was Leim ist? Leim ist ein Klebemittel. Er war so unglaublich blöd, dass die Offiziere ihm von Weitem auswichen, um nicht von ihm hören zu müssen, dass das Trottoir ein erhöhter, gepflasterter Streifen längs der Häuserfassaden und etwas anderes sei als die Fahrbahn. Und dass die Fassade eines Hauses jener Teil des Gebäudes ist, den wir von der Straße oder vom Trottoir aus sehen. Die rückwärtige Häuserfront können wir vom Trottoir aus nicht sehen, wovon wir uns augenblicklich überzeugen können, wenn wir die Fahrbahn betreten. Er war bereit, diese interessante Tatsache sofort zu demonstrieren. Zum Glück wurde er jedoch überfahren. Seit dieser Zeit vertrottelte er noch mehr. Er hielt die Offiziere auf der Straße an und verwickelte sie in endlos lange Gespräche über Omeletten, Sonne, Thermometer, Stuten, Fenster und Postmarken. Bei den Manövern vollführte er mit seinem Regiment wahre Wunder. Niemals langte er irgendwo zur Zeit an. Er führte das Regiment in Kolonnen gegen Maschinengewehre und vor Jahren bei den Kaisermanövern in Südböhmen war es geschehen, dass er ganz und gar verschwunden war und bis nach Mähren gelangte, wo er sich mit seinem Regiment noch einige Tage herumschlug, als die Manöver bereits vorüber waren und die Soldaten wieder in den Kasernen lagen. Sein freundschaftliches Verhältnis zu einem hohen General und anderen nicht weniger blöden Würdenträgern des alten Österreichs trug ihm verschiedene Auszeichnungen und Orden ein, durch die er sich ungewöhnlich geehrt fühlte, so dass er sich für den besten Soldaten unter der Sonne und den besten Theoretiker der Strategie und aller anderen militärischen Wissenschaften hielt. Bei Regimentsrevisionen ließ er sich mit den Soldaten in Gespräche ein und fragte sie immer ein und dasselbe. Warum nennt man die beim Militär eingeführten Gewehre mannlicher Gewehre? Beim Regiment hatte er den Spitznamen Mannlicher Trottel. Er war ungewöhnlich rachsüchtig, vernichtete die ihm untergeordneten Offiziere, wenn sie ihm nicht gefielen, und wenn sie heiraten wollten, schickte er sehr schlechte Empfehlungen für ihre Gesuche nach oben. Es fehlte ihm die Hälfte des rechten Ohrs, die ihm in jungen Jahren ein Gegner wegen der wahrheitsgemäßen Konstatierung, dass Friedrich Kraus von Zillergut ein blitzblöder Kerl sei, im Duell abgeschlagen hatte. Nachdem er den Unterricht in der einjährig freiwilligen Schule beendet hatte, ging Oberleutnant Lukas mit Max spazieren. »Ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, Herr Oberleutnant«, sagte Schweig fürsorglich, »dass Sie auf den Hund aufpassen müssen, damit er Ihnen nicht wegläuft. Es kann ihm eventuell nach seinem alten Heim bange werden und er könnte Reis ausnehmen, wenn Sie ihn losbinden möchten. Und ich möchte Ihnen auch nicht raten, ihn über den Havlicek-Platz zu führen. Dort treibt sich ein weiser Fleischerhund aus dem Marienbild herum. Der ist sehr bissig. Wie er in seinem Rajon einen fremden Hund sieht, gleich ist er auf ihn eifersüchtig, damit er ihm dort nicht was wegfrisst. Er ist wie der Bettler vom heiligen Castulus.« Max sprang lustig herum, geriet unter die Füße des Oberleutnants, wickelte sich mit der Schnur um den Säbel und legte eine ungewöhnliche Freude über den Spaziergang an den Tag. Sie traten auf die Straße und Oberleutnant Lukas wandte sich mit dem Hund dem Graben zu. An der Ecke der Herrengasse sollte er mit einer Dame zusammentreffen. Er war in dienstliche Gedanken vertieft. Aus diesen Gedanken riss ihn ein strenges »Halt!« gerade als er sich der Herrengasse näherte. Gleichzeitig mit dem »Halt!« bemühte sich der Hund, sich samt der Schnur loszureißen und stürzte mit Freudengebell auf den Mann zu, der das strenge »Halt!« gesprochen hatte. Vor Oberleutnant Lukas stand Oberst Kraus von Zillergut. Oberleutnant Lukas salutierte, stand vor dem Oberst und entschuldigte sich, ihn nicht gesehen zu haben. Oberst Kraus war bei den Offizieren bekannt wegen seiner Leidenschaft anzuhalten. Er hielt das Salutieren für etwas, wovon der Erfolg des Krieges abhing und worauf die ganze Militärmacht aufgebaut war. »Ins Salutieren soll der Soldat die Seele legen«, pflegte er zu sagen. Ein Soldat muss seinen Vorgesetzten in der Menge suchen und darf an nichts anderes denken als daran, seinen Pflichten nachzukommen, die ihm im Dienstreglement vorgeschrieben sind. Wenn er auf dem Schlachtfeld fällt, soll er noch vor dem Tod salutieren. Wer nicht salutieren kann, wer tut, als ob er nicht sehen würde oder nachlässig salutiert, ist bei mir eine Bestie. Herr Oberleutnant, sagte Oberst Kraus mit entsetzlicher Stimme, die niedrigere Charge muss der Höheren immer die Ehrenbezeigung leisten. Das hat sich nicht geändert. Und zweitens, seit wann haben sich die Herren Offiziere angewöhnt, mit gestohlenen Hunden spazieren zu gehen? Jawohl! Mit gestohlenen Hunden! Ein Hund, der einem anderen gehört, ist gestohlen! Dieser Hund, Herr Oberst, wandte der Oberleutnant ein. Gehört mir, Herr Oberleutnant, unterbrach ihn der Oberst scharf. Es ist mein Fuchs! Und Fuchs oder Max erinnerte sich seines alten Herrn und merzte den neuen völlig aus seinem Herzen aus. Er riss sich los, sprang auf den Oberst zu und bezeugte eine Freude, wie ihrer ein verliebter Sextaner fähig ist, wenn er bei seinem Ideal Verständnis findet. Mit gestohlenen Hunden herumzugehen, Herr Oberleutnant, verträgt sich nicht mit der Offiziersehre. Nicht gewusst? Ein Offizier kann keinen Hund kaufen, wenn er sich nicht überzeugt hat, dass er ihn ohne Folgen kaufen kann, wetterte Oberst Kraus weiter, während der Fuchs Max streichelte, der aus Niedertracht den Oberleutnant anzuknurren und die Zähne zu fletschen begann, als hätte ihm der Oberst auf den Oberleutnant zeigend gesagt, fass ihn! Herr Oberleutnant, fuhr der Oberst fort, halten Sie es für richtig, auf einem gestohlenen Pferd zu reiten? Haben Sie nicht in der Bohemia und im Tagblatt die Anzeige gelesen, dass mir ein Stallpinscher verloren gegangen ist? Sie haben nicht das Inserat gelesen, das Ihr Vorgesetzter in die Zeitung gegeben hat? Der Oberst schlug die Hände zusammen. Wahrhaftig, diese jungen Offiziere! Wo ist die Disziplin? Der Oberst veröffentlicht Inserate und der Oberleutnant liest sie nicht. An der Front, Herr Oberleutnant, kann Ihnen so eine Sache ein zweites Mal nicht passieren. Im Hinterland mit gestohlenen Hunden spazieren gehen ist gewiss sehr angenehm, jawohl. Und Inserate werden nicht gelesen. Da könnte ich 100 Jahre inserieren, dass mir ein Hund verloren gegangen ist. 200 Jahre, 300 Jahre. Der Oberst schneuzte sich laut, was bei ihm stets das Zeichen großer Aufregung war, und sagte, Sie können weiter spazieren gehen. Drehte sich um und entfernte sich, mit der Reitpeitsche wütend auf die Enden seines Offiziersmantels klopfend. Oberleutnant Lukas ging auf das gegenüberliegende Trottoir und vernahm abermals ein »Halt!« Der Oberst hielt gerade einen unglücklichen Infanteristen, einen Reservisten an, der an seine Mutter daheim gedacht und ihn übersehen hatte. Der Oberst zog ihn eigenhändig in die Kaserne zur Bestrafung, wobei er ihn Meerschwein schimpfte. »Was mache ich mit diesem Schweig?« dachte der Oberleutnant. »Ich zerschlag ihm das Maul, aber das genügt nicht. Sogar Riemen vom Leib schneiden ist für diesen Lumpen zu wenig.« Ungeachtet dessen, dass er mit einer Dame zusammentreffen sollte, wandte er sich aufgeregt seinem Heim zu. »Ich erschlag ihn, den Kerl«, sagte er sich, als er sich in die Elektrische setzte. Inzwischen war der brave Soldat Schweig in einer Unterredung mit der Ordonnanz aus der Kaserne verstrickt. Der Soldat hatte dem Oberleutnant einige Schriftstücke zur Unterschrift gebracht und wartete jetzt. Schweig bewirtete ihn mit Kaffee und sie sprachen davon, dass Österreich den Krieg verlieren werde. Sie führten dieses Gespräch, als handelte es sich um die natürlichste Sache der Welt. Es war eine unendliche Reihe von Aussprüchen, von denen jedes Wort sicherlich bei Gericht als Hochverrat definiert worden wäre und beide an den Galgen gebracht hätte. »Seine Majestät, der Kaiser, muss davon ganz blöd sein«, erklärte Schweig. »Er war nie gescheit, aber dieser Krieg gibt ihm den Rest.« »Er ist blöd«, erklärte der Soldat aus der Kaserne mit Bestimmtheit. »Ganz blöd. Er weiß vielleicht gar nicht, dass Krieg ist. Kann sein, dass sie sich geschämt haben, ihm's zu sagen.« Er hätte gewiss noch manches Interessante und Lehrreiche gesagt, wenn ihr Gespräch nicht durch die Rückkehr Oberleutnant Lukas unterbrochen worden wäre. Mit einem fürchterlichen, niederschmetternden Blick auf Schweig unterschrieb er die Schriftstücke, während er den Soldaten entließ, winkte er Schweig, ihm ins Zimmer zu folgen. Die Augen des Oberleutnants schossen fürchterliche Blitze. Er setzte sich auf einen Stuhl und überlegte, auf Schweig blickend, wann er mit dem Massaker beginnen sollte. »Zuerst gebe ich ihm ein paar übers Maul«, dachte der Oberleutnant, »dann zerschlage ich ihm die Nase und reiße ihm die Ohren ab. Und das Weitere wird sich schon finden.« und ihm gegenüber blickten ihn aufrichtig und gutherzig die beiden gutmütigen und unschuldigen Augen Schwegs an, der die Stille vor dem Sturm mit den Worten zu unterbrechen wagte. »Meld gehorsamst, Herr Oberleutnant, Sie sind um die Katze gekommen. Sie hat die Schuhcreme aufgefressen und hat sich unterstanden zu krepieren. Ich hab sie in den Keller geworfen, aber in dem nebenan. So eine brave und hübsche Angora-Katze werden Sie nicht mehr finden.« Und die gutherzigen, unschuldigen Augen erstrahlten unerschütterlich in Weichheit und Sanftmut, zu der sich der Ausdruck eines völligen seelischen Gleichgewichtes gesellte, als wäre alles in Ordnung und nichts geschehen, und als ob es, auch wenn etwas geschehen wäre, doch nur in Ordnung sei, dass überhaupt etwas geschah. Oberleutnant Lukas sprang auf, versetzte aber Schweig keinen Schlag, wie er ursprünglich beabsichtigt hatte. Er fuchtelte ihm vor der Nase mit der Faust herum und brüllte: »Sie haben den Hund gestohlen, Schweig! Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass ich von keinem solchen Fall während der letzten Zeit weiß. Und ich bin so frei, Herr Oberleutnant, zu bemerken, dass Sie mit dem Max nachmittags spazieren gegangen sind, so dass ich ihn nicht hab stellen können. Mir war's gleich auffallend, wie Sie ohne Hund gekommen sind, dass wahrscheinlich was geschehen sein muss. Das nennt man Situation. In der Brentegasse ist ein gewisser Taschner Kunesch, und der hat nicht mit dem Hund spazieren gehen können, ohne dass er ihn verloren hätte. Gewöhnlich hat er ihn irgendwo im Wirtshaus gelassen oder jemand hat ihm ihn gestohlen oder jemand hat sich ihn ausgeborgt und nicht zurückgegeben. Schweig! Rind für Himmel, laudern, halten Sie's Maul. Entweder sind Sie ein raffinierter Nichtsnutz oder Sie sind ein Kamel und ein ungeschickter Idiot. Aber ich sage Ihnen, mit mir spielen Sie sich nicht. Woher haben Sie diesen Hund gebracht? Wie sind Sie zu ihm gekommen? Wissen Sie, dass er unserem Herrn Oberst gehört, der sich ihn wieder genommen hat, wie wir einander zufällig begegnet sind? Wissen Sie, dass das ein schrecklicher Skandal ist? Also sagen Sie die Wahrheit. Haben Sie ihn gestohlen oder nicht? Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich habe ihn nicht gestohlen. Haben Sie davon gewusst, dass es ein gestohlener Hund ist? Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich habe gewusst, dass der Hund gestohlen ist. Schweig, jescher schmaler Himmel, Herrgott, ich erschieße Sie, Rind, Sie Ochs, Idiot, Sie. Sind Sie so blöd? Melde gehorsamst, ich bin so blöd, Herr Oberleutnant. Warum haben Sie mir einen gestohlenen Hund gebracht? Warum haben Sie mir diese Bestie in die Wohnung gesetzt? Damit ich Ihnen eine Freude mache, Herr Oberleutnant. Und Schwegs Augen schauten gutmütig und sanft dem Oberleutnant ins Gesicht, der sich setzte und seufzte: Warum straft mich Gott mit diesem Rindvieh? In stiller Resignation saß der Oberleutnant auf dem Stuhl und hatte das Gefühl, als habe er nicht nur nicht die Kraft, Schweg eine Ohrfeige zu geben, sondern nicht einmal die, sich eine Zigarette zu drehen. Er wusste selbst nicht, warum er Schweg fortschickte, um die Bohemia und das Tagblatt zu holen und ihm das Inserat des Obersten zu zeigen. Mit den beim Inseratenteil auseinandergefalteten Zeitungen kehrte Schweig zurück. Er blickte strahlend rein und meldete freudig: »Es ist dort, Herr Oberleutnant, so hübsch beschreibt ihn der Herr Oberst, diesen gestohlenen Stallpinscher, dass es eine Freude ist und gibt doch dem, was ihn zurückbringt, 100 Kronen Belohnung. Das ist eine sehr hübsche Belohnung. Gewöhnlich gibt man nur 50 Kronen. Ein gewisser Bocetetsch in Kosjisch hat sich nur so ernährt. Er hat immer einen Hund gestohlen, dann hat er ihn in den Inseraten gesucht, wo sich einer verlaufen hat und ist gleich hingegangen. Einmal hat er einen hübschen schwarzen Spitz gestohlen und weil der Besitzer sich nicht gemeldet hat, hat er es probiert und hat selbst sein Inserat in die Zeitung gegeben. Er hat einen ganzen Fünfer verinseriert, bis sich schließlich ein Herr gemeldet hat, dass es sein Hund ist, dass er ihm verloren gegangen ist und dass er gedacht hat, dass es vergeblich wäre, ihn zu suchen. Dass er nicht mehr an die Ehrlichkeit der Menschen glaubt, dass er aber jetzt sieht, wie sich doch noch ehrliche Menschen finden, was ihn sehr freut. Er ist herrlich grundsätzlich dafür, Ehrlichkeit zu belohnen. Dann hat er ihm zum Andenken sein Buch über die Pflege von Blumen in Haus und Garten geschenkt. »Gehen Sie schlafen, Schweig«, befahl der Oberleutnant. »Sie sind im Stand, bis früh zu blödeln.« Er ging ebenfalls zu Bett. Und in der Nacht träumte ihm, dass Schweg auch ein Pferd des Thronfolgers gestohlen und ihm gebracht habe und dass der Thronfolger das Pferd bei der Truppenschau erkannte, als er, der unglückliche Oberleutnant Lukas, vor seinem Zug darauf ritt. Am Morgen war dem Oberleutnant zumut wie nach einer durchzechten Nacht, in der man ihn geohrfeigt hatte. Ein ungewöhnlich schwerer seelischer Alp lastete auf ihm. Gegen früh schlief er, entkräftet von dem fürchterlichen Traum, noch einmal ein und wurde von einem Pochen an der Tür geweckt. Das gutmütige Gesicht Schwegs zeigte sich. Schweg fragte, wann er den Herrn Oberleutnant wecken solle. Der Oberleutnant stöhnte im Bett. »Hinaus, Rindvieh! Das ist ja schrecklich!« Als er dann bereits wach war und Schweg ihm das Frühstück brachte, war der Oberleutnant von der neuen Frage Schwegs überrascht. »Meldig gehorsamst, Herr Oberleutnant, möchten Sie nicht wünschen, dass ich Ihnen einen anderen Hund verschaffe?« »Wissen Sie, Schweg, dass ich Lust hätte, Sie vors Feldgericht zu schicken?« sagte der Oberleutnant mit einem Seufzer. »Aber man würde Sie freisprechen, denn etwas so kolossal Dummes hat man seinen Lebtag nicht gesehen. Schauen Sie sich im Spiegel an. Ist Ihnen nicht schlecht vor Ihrem blöden Ausdruck? Nun, sagen Sie die Wahrheit, Schweg. Gefallen Sie sich?« »Welcher Gehorsamst, Herr Oberleutnant, ich gefall mir nicht. Ich bin in diesem Spiegel ganz schief oder sowas. Da haben Sie mal beim Chinesen Stanek so einen bauchigen Spiegel gehabt. Der Herr Statthalter ist vorbeigegangen, hat hineingeschaut und gleich haben Sie den Spiegel heruntergeben müssen.« Der Oberleutnant kehrte sich ab, seufzte und hielt es für angezeigt, sich statt mit Schweg lieber mit dem heißen Kaffee abzugeben. Schweg hantierte bereits in der Küche und Oberleutnant Lukas vernahm seinen Gesang. »Grenneville zieht in den Krieg durch das Tor in voller Zier, auf den Helm die Sonne scheint und das hübsche Mädel weint.« Und Schweg fuhr fort. »Wir Soldaten, wir sind Herren, uns haben die Mädel gern, fassen Lehnung jeden Tag, kennen keine Sorg und Plag.« »Dir geht's freilich gut, Lakel«, dachte der Oberleutnant. In der Tür zeigte sich Schwegs Kopf. »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, man ist hier aus der Kaserne um Sie. Sie sollen augenblicklich zum Herrn Oberst kommen, die Ordonnanz ist da.« Und vertraulich fügte er hinzu, »vielleicht wird's wegen dem Hunderl sein.« »Ich hab schon gehört«, sagte der Oberleutnant, als sich die Ordonnanz im Vorzimmer bei ihm melden wollte. Das sagte er mit bedrückter Stimme und entfernte sich mit einem vernichtenden Blick auf Schweg. Es war kein Rapport, es war etwas Ärgeres. Der Oberst saß äußerst mürrisch in einem Fauteuil, als der Oberleutnant seine Kanzlei betrat. »Vor 2 Jahren, Herr Oberleutnant«, sagte der Oberst, »haben Sie sich gewünscht, nach Budweis zum 91. Regiment versetzt zu werden. Wissen Sie, wo Budweis liegt? An der Moldau, ja, an der Moldau. Und es mündet dort die Eger oder etwas Ähnliches. Die Stadt ist groß, sozusagen freundlich, und wenn ich mich nicht irre, hat sie einen Quai. Wissen Sie, was ein Quai ist? Das ist eine Mauer, die über dem Wasser erbaut ist. Jawohl. Übrigens gehört das nicht hierher.« Der Oberst verstummte, und während er ins Tintenfass blickte, ging er schnell zu einem anderen Thema über. »Mein Hund hat sich bei Ihnen den Magen verdorben. Er will nichts fressen.« Der Oberst stand auf und ging einige Male in der Kanzlei auf und ab. »Ich habe lange nachgedacht, Herr Oberleutnant, was ich Ihnen eigentlich tun soll, damit sich sowas nicht wiederholen kann. Ich verbürge mich Ihnen mit meinem Ehrenwort, dass Sie binnen 3 Tagen beim 91. Regiment in Budweis sein werden, wo man ein Marschbataillon formiert. Sie müssen nicht danken. Die Armee braucht Offiziere, die...« Und da er nicht wusste, was er noch sagen sollte, schaute er auf die Uhr und sprach, »Es ist 22:30, höchste Zeit, zum Regimentsrapport zu gehen.« Damit war das angenehme Gespräch beendet und dem Oberleutnant war bedeutend leichter zumut, als er die Kanzlei verließ und die einjährig Freiwilligenschule betrat, wo er die Mitteilung machte, dass er in den nächsten Tagen an die Front fahren und deshalb einen Abschiedsabend veranstalten werde. Als er nach Hause kam, sagte er Schweg bedeutungsvoll, »Wissen Sie, was ein Marschbataillon ist, Schweg?« »Melde gehorsamst, Herr Oberleutnant, ein Marschbataillon ist ein Marschbatjak. Und eine Marschka ist eine Marschkumpatschka. Wir kürzen es immer so ab.« »Also, Schweg«, sagte der Oberleutnant mit feierlicher Stimme, »ich teile Ihnen mit, dass Sie mit mir mit dem Marschbatjak abgehen werden, wenn Ihnen diese Abkürzung lieber ist. Aber glauben Sie nicht, dass Sie an der Front solche Blödheiten anstellen werden wie hier. Sind Sie froh?« »Welcher Gehorsamst, Herr Oberleutnant, dass ich froh bin«, entgegnete der brave Soldat Schweg. »Das wird was Wunderbares sein, wenn wir beide zusammen für seine Majestät den Kaiser und seine Familie fallen werden.« Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.